Kapital 12. Sie sah auf ihre Uhr. Mist, ich muss los. Ich hab noch um 2 einen Termin. Caroline sah sie an. Schade. Ich hätte dir gerne noch mehr erzählt. Die beiden Frauen standen auf. An der Haustür verabschiedeten sie sich und sie ging zu ihrem Auto, um zu ihrem Termin zu fahren. Auf dem Weg dahin fiel ihr ein, dass Caroline ja sagte, dass der Junge Bücher schrieb. Sie beschloss sich mal eines davon zu besorgen und zu sehen, was der Junge so mochte. Es war schon spät, als sie nach Hause kam und die schloss die Tür und legte den Schlüssel in eine Schale neben der Tür. Dann ging sie in die Küche, schaltete das Licht ein und mit einer Fernbedienung auf dem Küchentresen die Anlage ein, sodass einige schöne Klänge den Raum erfüllten. Während sie kochte, tänzelte sie durch den Taum und fühlte sich wie 20. Das Telefon klingelte, gerade als sie die Pfanne vom Herd nahm. Sie stellte die Pfanne auf eine kalte Herdplate, machte diesen aus und nahm das schnurlose Telefon von der Küchenzeile. Ein Knopfdruck und die Musik war leise. Ihr bei Karlin? Erst kam keine Antwort. Gerade als sie auflegen wollte, hörte sie ein leises Stöhnen. Hören Sie, für perverse Anrufe habe ich gerade keine Zeit. Sie wollte auflegen, als eine vertraute Stimme sagte: Warte, ich bin es doch. Sie lächelte. Passt ja wieder mal zu dir, mich anzurufen, wen es dir dein Stecher gerade besorgt. Es stöhnte wieder jemand, dieses Mal ein Mann. Ah ja, genau genommen bin nicht ich erst, die stöhnt, sondern die beiden Kerle, die es hier gerade treiben. Julia schoss sofort ein Bild durch den Kopf, das direkt in ihren Unterleib zu wandern schien. Was? Wieso treiben es zwar Kerle direkt vor dir? Caroline lachte. Na, mein Ex und mein, wie du ihn nähnst, geiler Stecher finden einander wohl ziemlich geil. Julia fand das trotz der bizarren Situation irgendwie anregend. Wie auch immer, ich bin gerade am Kochen. Und was geht es? Um was geht es, Dean? Nun, es sieht so aus. Ich wollte dich fragen, ob du heute noch Zeit hast, vorbeizukommen. Julia blieb fast das Herz stehen. Ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ich würde ja gern, wen ich jetzt zu euch fahre. Es ist fast Mitternacht. Sie murmelte noch etwas, aber Caroline verstand es nicht. Da hast du wohl recht. Eigentlich schade. Ich hatte eigentlich öfter versucht, dich zu erreichen. Aber dein Handy scheint aus zu sein. Julia stutzte. Jetzt, wo sie es sagte, das Handy hatte wirklich seit Stunden keinen Laut von sich gegeben. Wart mal eben. Bin gleich wieder da. Im Hintergrund wurde das Stöhnen intensiver. Sie ging zu ihrer Handtasche und nahm das Handy heraus. Tatsächlich, das Handy war auf lautlos eingestellt und sie hatte seit der Fahrt von Caroline zu ihrem Termin nicht mehr darauf geschaut. 16 Nachrichten, davon 10 von Caroline und 2 von Carsten. Du hast recht, ich habe angerufen. Was? Du hast recht, ich habe Anrufe von dir und von Carsten, insgesamt 12. Es müssten sogar 14 sein. Wir haben von dem Haus Telefon auch versucht, dich zu erreichen. Aber es hat ja offenbar nichts geholfen. Jetzt sah sie, dass eine Festnetznummer, die sie nicht kannte, angerufen hatte. Ja, stimmt. Das ist die Nummer des Jungen. Ein lauter Aufschrei unterbrach das Gespräch kurz. Ja, genau. Denkst du, wir können das vielleicht am Wochenende wiederholen? Jetzt atmete jemand laut im Hintergrund, aber das Stöhnen hatte aufgehört. Ja, ich weiß nicht, wie Carsten arbeiten muss. Und was mit seiner Arbeit ist, weiß ich auch nicht. Du kennst mich, von mir aus gerne. Julia lachte. Ja, ich kenne dich sozusagen in- und auswendig. Caroline stimmte in das Lachen mit ein. Also heute wird nichts, aber ich frag die beiden und gib dich morgen oder so Bescheid. Okay, wie lange bleibt ihr denn bei dem Jungen? Caroline schien zu überlegen. Also, ich denke morgen früh, wenn wir nicht hier übernachten. Heute Abend fahren wir wieder. Allerdings geht das leider nicht anders, weil Carsten morgen Termine hat, die er heute verschoben hat. Sie verabschiedeten sich und Julia legte das Telefon neben die Fernbedienung der Anlage. Sie drückte auf den Mute-Knopf und die Anlage ließ wieder ihre Musik hören. Sie aß ich in der Küche am Tresen und hatte das Buch neben sich gelegt, das der Junge geschrieben hatte. Nach ihrem Termin war sie noch in drei Buchläden gewesen, um eines der Bücher zu finden, das sie suchte. Caroline meinte, er habe ein Buch geschrieben, das auch Carsten sehr mochte und in dem es um Männer ging, die sowohl auf Frauen als auch auf Männer standen, was aber in einer Zeit spielte, in der das alles noch sehr gefährlich für die Personen war. Als sie eine Stunde später im Bett lag, musste sie sich zwingen, das Buch aus der Hand zu legen, um zu schlaffen. Als sie das Licht ausmachte und sich auf die Seite drehte, hatte sie einen Entschluss gefasst. Sie stand vor dem Haus des Jungen. Sie wusste nicht, ob sie das wirklich machen sollte, aber nach einer halben Stunde, in der sie vor der Tür stand, beschloss sie einfach, es darauf ankommen zu lassen. Das Tor öffnete sich und sie fuhr hinein. Danach schloss sich das Tor wieder. Sie war kurz zuvor zu Caroline gefahren, die ihr den automatischen Toröffner gegeben hatte und meinte, sie solle so etwa gegen 12 Uhr zu ihm fahren und in den Garten schauen. Er habe ihr gesagt, dass er zu der Zeit meistens am Freitag bis Sonntag sich da entspannte. Sie stellte den Motor ab, stieg aus und schaute sich um. Sie stand in einem großen Hof, der von drei Seiten von Gebäuden eingerammt war und zwischen zwei einen Blick auf eine kleine Wiese freigab, auf der, wie es aussah, ein Pool stand. Das musste der Ort sein, den Caroline meinte. Als sie die Wiese betrat, stand außer dem Pool nur eine Bank und ein kleiner Tisch da. Ansonsten war nichts oder niemand zu sehen. Sie schwitzte und überlegte, was sie machen solle. Irgendwie fühlte sie sich unwohl, hier herumzulaufen. Sie kannte den Jungen ja nicht und er es i genauso wenig. Sie beschloss, zur Haustür zu gehen und zu klingeln. Sie hatte sich auch eine Ausrede einfallen lassen für den Fall, dass er sie fragte, wie sie hier reinfahren konnte, ohne einen Schlüssel. Sie klingelte zweimal und nach ein paar Minuten noch einmal. Niemand machte auf. Sie überlegte, was sie machen solle. Sie sah sich etwas um und ging dann wieder in den Garten. Neben dem Pool blieb sie stehen und fühlte das Wasser. Es war angenehm kühl, aber nicht kalt. Der Junge war mindestens seit einer halben Stunde weg. Denn so lange war sie vor seiner Tür gestanden und er konnte kaum an ihr vorbeigefahren sein. Kurzerhand entschied sie sich dafür, sich auszuziehen und ins Wasser zu steigen. Der Junge würde sicher nicht so schnell zurückkommen. Da konnte sie genauso gut das Wasser einen Moment genießen. Sie planzte eine Weile im Wasser und dann stieg sie wieder raus. Da fiel ihr zu spät auf, dass sie kein Badetuch oder etwas anderes hatte, um sich abzutrocknen. Sie sah sich um. Der Rasen war gerade und kurz. Sie könnte sich auch einfach kurz in die Sonne legen und von dieser trocknen lassen. Kaum hatte sie sich hingelegt, wachte sie erschrocken auf. Über ihr war ein Sonnenschirm und irgendjemand schien im Pool zu sein. Sie setzte sich langsam auf und stellte fest, dass sie noch immer nackt war und ihre Klamotten lagen auf der Bank gut der Meter entfernt. Sie drehte den Kopf zum Pool. Da stand ein großer Mann mit langen, offenen Haaren. Sein Hintern ragte halb aus dem Wasser und als er sich umdrehte, bemerkte er, dass sie wach war. Verschämt legte sie eine Hand über ihre Brust und eine in ihren Schoß. Er lächelte unverschämt. »Dafür ist es ein wenig spät, oder?« Er wurde rot. »Übrigens solltest du, wenn du schon in fremden Gärten nackt schläfst, dir entweder ein Höschen anziehen oder zumindest etwas bedecken. Als ich heimkam, lagst du breitbeinig da, mitten in der Sonne.« Sie wurde rot. »Ich habe dann erstmal den Sonnenschirm aufgestellt, was ich nicht verstehe, dass du nicht gemacht hast, wen schon, der stand doch direkt da drüben.« Er zeigte auf eine kleine Ecke, an der ein Tisch und zwei Bänke standen. Sie schaute ihn genauer an und bemerkte erst jetzt, dass er eine Erektion hatte, die, weil ihm das Wasser nicht ganz zu den Hüften ging, aus dem Wasser schaute. Er ging am Beckenrand zu, da schien es etwas tiefer zu sein. Den seine Erektion verschwand unter Wasser, bis er ein Bein über den Rand hob und herausstieg. Er schien sich nicht zu schämen, obwohl ihm seine Erektion offensichtlich unangenehm war. Auf einmal bekam sie einen Schreck. Sie spürte, dass ihre Hand, die sie auf ihren Schritt gelegt hatte, feucht wurde. Er ging einen Schritt auf sie zu und sie dachte schon, er wolle sie jetzt hier und gleich nehmen. Ein Gedanke, der ihren Unterleib sich zusammenziehen ließ. Aber er drehte sich dann zur Bank um und setzte sich darauf. Seine Erektion blieb und er beugte sich vor, um unter dem Tisch nach etwas zu greifen. Sie sah, dass da eine Kühlbox stand, aus der er zwei Flaschen zog. Eine stellte er auf den Tisch, dicht neben sich. Die andere öffnete er und trank daraus. Er sah sie an. Sie hatte Durst. Er lächelte und sagte, »Die hier ist für dich.« Er zeigte auf die Flasche neben sich. »Aber wen du sie willst, musst du dir sie schon holen. Mit deinem Anblick hast zwar schon den Schirm aufstellen bezahlt, aber ich habe teure Preise.« Er lächelte unverschämt. Als er sich die Flasche aufs Bein stellte und sein Glied zuckte, wusste sie, was er wollte. Er schien sich überhaupt nicht zu schämen, und er zwang sie auch zu nichts. Er faselte sie nicht an oder drängte sie zu etwas. Er wollte, dass sie alles, was sie tat, freiwillig machte. Sie hätte noch etwas zu trinken im Auto gehabt, aber das war sicher nicht mehr trinkbar. Es war so heiß, dass sie selbst im Schatten schwitzte. Er beobachtete sie, und sie spürte, wie ihr der Schweiß ausbrach. Das schien den Jungen aber nur noch erregter zu machen. Nach ein paar Minuten stand sie auf und dachte, »Was du kannst, kann ich auch.« Sie ließ ihre Brüste los, die Hand nahm sie von ihrem Schritt zu ihrer Hüfte und so ging sie selbstbewusst auf ihn zu. Eine mutigere Tat, als sie sich tatsächlich fühlte. Als sie vor ihm stand, ihm die Erregung ins Gesicht geschrieben und noch etwas, aber was? Angst? Sie lächelte ihn an, beugte sich über ihn, sodass ihre Brüste sein Gesicht streiften und er sich zurücklehnen musste. Als sie nach der Flasche griff, griff er nach ihrer Hüfte. Sie blieb stehen, spreizte ein wenig die Beine und stellte sich zu über ihn, dass seine Beine zwischen seinen waren. Sie öffnete die Wasserflasche, legte eine Hand an die Hüfte und legte beim Trinken den Kopf zurück. Seine andere Hand war nun auf der anderen Seite ihrer Hüfte. Sie stellte die Flasche auf den Tisch und er zog sie ein Zrück näher an sich heran. Sie schaute ihn herausfordernd an. Er schien nicht recht zu wissen, was er machen sollte. Dann rutschte er auf der Bank ein Stück vor und Lissas nun so, dass wen sie in die Hocke gehen würde, sich direkt selbst aufspießen würde. Er stöhnte Alf und sie wunderte sich darüber. Alf. Dann sah sie, dass sie auf ihn tropfte und ohne es zu merken, sich langsam auf ihn senkte. Sie hatte ihn noch nicht berührt, wusste aber, dass sie kaum weit voneinander entfernt waren. Sie erhob sich wieder ein Stück und ließ sie sofort los. Offenbar hatte er geglaubt, sie wollte es nicht und er wollte sie offenbar nicht drängen. Er legte seine Hände links und rechts auf die Bank und sie setzte sich auf ihn. Sie stöhnten, als er in sie eindang. Er sah sie überrascht an. Sie wusste selbst nicht, warum sie das gemacht hatte, aber sie wollte ihn schon spüren, seit sie sein Buch gelesen hatte. Er legte wieder die Hände auf ihre Hüften und lehnte sich zu ihr vor. Die Bewegung, wie er sich vorbeugte, spürte sie im Unterleib. Er umfasste ihren Hintern fest, einen sanften Klaps auf die eine Backe, dann begann er ihr zu helfen, sich auf ihn auf und ab zu bewegen. Sie machte es unbewusst und spürte ihn bei jedem Stoß intensiver in sich zurückkehren. Er gab ihr immer wieder ihnen keinen Klaps und küßte ihre Brust, spielte mit der Zunge an ihren Brustwarzen oder küsste sie auf den Mund. Nach einer Weile wurde er langsamer, hob sie hoch, sodass sie sich an seinem Nacken festhalten musste und drehte sich so, dass nun sie auf der Bank saß. Er sah sie an und sie lächelte. Sie wollte es. Als sie da saß, immer noch sein Glied in sich pulsieren, behann er einen schnelleren Rhythmus und sie spürte ihn so schnell in sich eindringen und wieder gehen, dass sie nur stöhnen konnte und sie hatte den dritten Orgasmus und war kurz vor dem vierten, als er sich in ihr verkrampfte. Sie spürte, wie sein Glied pulsierte und dann wurde es heiß in ihr, als er abspritzte. Er stieß noch ein paar Mal zu und sie spürte jedes Mal ein wenig mehr seines Saftes in sich fließen. Sie spürte ihre Erregung, als ein letztes Mal in sie stisse und hatte ihre Erfüllung, während er stöhnte, als er spürte, wie sie sich im Rausch ihres Orgasmus eng zusammenzog und wieder entspannte.